Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid,